Brief an einen intelligenten, jedoch sehr einseitig beeinflussten jungen Deutschen. Lieber junger Freund, du hast mich gebeten, dir offenherzig und unverblümt zu schreiben, was ich denke und empfinde. Und genau das versuche ich jetzt zu tun. Damit wir zur Sache kommen können und keine Zeit vertun, schlage ich vor, dass du mir von dir erzählst, wenigstens in groben Zügen. Ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe. Wer bist du? Was sind deine Talente und Hobbys? Woran glaubst du und vor allem, was könnten wir auf Grundlage meiner Gedanken jetzt und in Zukunft gemeinsam tun, um unserer bedrängten Heimat zu helfen? Schließlich könnte ich ja eine große Enttäuschung für dich werden, oder es könnte sich herausstellen, dass unsere Temperamente unvereinbar sind. So etwas gibt es. Ich habe diese Dinge von Zeit zu Zeit schon erlebt. Mehrere Wochen lang habe ich hin und her überlegt, wie ich mit deinem Brief umgehen soll. Wie meine Mutter es ausgedrückt hätte, wie die Katze um den heißen Brei. Ob du die Kraft und vor allem die Geduld hast, dich mit Vorstellungen vertraut zu machen, die instinktiv und auf autodidaktischem Wege erarbeitet worden sind, hängt von dir ab. Ich glaube, dass es mir gelungen ist, die Grundlage meines Denkens auf brutal offene Weise ungeschönt zu Papier zu bringen. Ohne Zweifel, meine Darstellung ist grob und ungeglättet, weil ich von einer Minute zur nächsten nicht weiß, ob ich in eine andere Zelle oder eine andere Abteilung des Gefängnisses verlegt oder ob ich nach Deutschland oder Israel abgeschoben werde, bevor die rechtlichen Vorgänge hier abgeschlossen sind. Ich lebe in einem Zustand vollkommener Ungewissheit. Seit Februar 2003 bin ich ein Spielzeug in den Händen einer fremden Macht, der Geheimdienste der Alliierten, die von Juden beherrscht sind. Jeder Brief wird von den Zensoren hier im Gefängnis und nochmals draußen und schließlich wiederum in den USA gelesen. Meine Briefe an Ingrid brauchen im Durchschnitt 9 bis 12 Tage und bei anderen Gelegenheiten 17 oder sogar 21 Tage. Mehr als ein Dutzend wichtige Briefe an Ingrid sind überhaupt nicht angekommen, angefüllt mit Details zu den jüngsten Verfahren und Vorgängen, Sicherheitsmaßnahmen in unserem Haus und so weiter. Du musst verstehen, dass ich seit meiner Kindheit eine Abneigung gegen alles habe, was mit herrschenden Dynastien, Königen, Kaisern und dem Adel zu tun hat. Ich bin gegen all diesen Unsinn. Ich bin wirklich froh, dass diese parasitären Elemente mehr oder weniger verschwunden sind. Und die wenigen, die noch da sind, wie die Habsburger Erben in Österreich und die Windsors in England, sind gewiss keine Reklame für diese längst überholte Regierungsform. Gut, dass sie weg sind. Besuche in Versailles und bei den verschiedenen Schlössern und Palästen in Wien, wie Schönbrunn, St. Petersburg und so weiter, haben meine Antipathie nur noch verstärkt und vertieft. Die Ideologie des Kaisers Franz Josef, so scheint mir, sagt überhaupt nichts. Das preußische Ethos und die Unerschütterlichkeit Friedrichs des Großen andererseits finde ich eindrucksvoll. Es ist eine Grundlage, auf die ich bauen kann. Kaiser Wilhelm II.? Er bringt mich zur Weißglut, wenn ich an all das deutsche Blut denke, das vergossen worden ist, als Folge der völligen Durchsetzung Deutschlands mit jüdischen Interessen und der vollständigen Blindheit der deutschen Aristokratie hinsichtlich der wirklichen Gefahren, die Deutschland in Gestalt von Juden, Marxisten und Freimaurern jahrzehntelang bedrohten. Genau wie die Bundesrepublik war die Weimarer Republik eine schandbare Sache für das fähige, ehrliche und hart arbeitende deutsche Volk, das Gott weiß bessere Regierungsformen und bessere Führer verdiente und eine anständigere politische Elite nötig hätte, als es das Unglück hatte, hervorzubringen. Der verlorene Krieg 1914 bis 1918 wirkt auch jetzt noch immer wie ein schleichender Krebs im Volkskörper bei uns nach. Warum das in der Vergangenheit so gewesen ist und warum das seit 1945 wieder so geschieht, ist etwas, was wir Deutsche endlich gründlich und ausgehend von den Grundprinzipien aufdecken und uns klar machen müssen. Wir sollten die sich ergebenden Schlussfolgerungen rigoros in die Tat umsetzen und Lösungen entwickeln, um den Teufelskreis ein für allemal zu durchbrechen. Wir müssen schnellstens Einrichtungen schaffen, die eine Elite heranbilden können, aus der dann vom einfachen Volk die Besten gewählt werden, die unabhängig von fremden Einflüssen regieren und nicht eine Regierung sind, wie sie seit 1945 wieder schaltet und waltet, oft gegen das Volk. In unserer Vergangenheit, mit Ausnahme der Zeiten des großen Kurfürsten und Friedrich dem Großen, in denen es einige positive Aspekte gab zur Modernisierung des deutschen Lebens, hat es an neuen Ideen gefehlt. Ich bin überzeugt, dass wir neue Formen, neue Institutionen und neue eigene Methoden entwickeln können und müssen. Die deutsche Geschichte fängt eigentlich erst an, lebendig, kreativ, innovativ und interessant zu werden mit dem Aufstieg von Adolf Hitler und seiner Bewegung. Alles, was davor war, ist für mich zu starr, ohne Bedeutung für heute, nicht lebensnah genug. Es ist überholt wegen des Fortschritts der Technik, besonders der Informationstechnologie und des Zusammenwachsens von Strukturen und Mechanismen in Europa und der Welt, die durch einen Nationalstaat alter Prägung nicht mehr rückgängig zu machen sind. Leider wurde viel Gutes zerschlagen, wurden Positionen aufgegeben und wie üblich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ich handele aus meinem Herzen heraus, getrieben und diktiert durch Instinkte und mein Verantwortungsgefühl Deutschland gegenüber. Adolf Hitler würde auf seine prägnante und durchdringende Art, die Dinge auszudrücken, gesagt haben: Ernst Zündel denkt noch mit dem Blute. Nicht, dass ich mich von wilden Emotionen bestimmen ließe. Im Gegenteil. Man wird wenige nationalistische Männer oder Frauen meiner Generation finden, die so grüblerisch sind wie ich. Ich versuche immer, jeden Gedanken auf seine kurz- und langfristigen Konsequenzen zu Ende zu denken, bevor ich handele. Ich bin immer bereit zu Korrekturen, wenn sie Vorteile bringen. Dieser Charakterzug hat oft meine Berater und meine Anwälte maßlos irritiert. Immer habe ich gegrübelt und nach besseren Wegen gesucht. Von einem bin ich tief überzeugt. Deutschland als Volk und als Land, ganz gleich welche Regierungs- und Organisationsform einmal gewählt wird, benötigt zuerst eine Heilung seiner nationalen Seele und keine neuen gewagten Ideologien. Ich hoffe, du wirst nicht von dem Ausdruck oder dem Konzept einer seelischen oder nationalen Heilung als solcher erschrocken sein und dem Begriff erstmal sorgfältig nachgehen. Wir müssen auf vielen Gebieten des nationalen Lebens alles überdenken, aus alten Denkschablonen ausbrechen, neue Furchen pflügen. Die Amerikaner haben 30 Jahre lang unter dem sogenannten Vietnam-Syndrom gelitten, weil es ihnen nicht gelungen ist, den Vietnamkrieg zu gewinnen oder weil es ihnen von Verrätern der Einweltelite nicht gestattet war. Ich habe die Seelenforschung und seelischen Schmerzen der weißen Amerikaner ganz aus der Nähe beobachtet und zu einem gewissen Grad verstanden und sogar mit ihnen durchlitten. Das war für mich als deutschen Patrioten sehr einfach. Wenn jemals ein Volk berechtigt war, solche Syndrome, bei uns das Stalingrad und das Kapitulationssyndrom vom 8. Mai 1945, seelisch zu erleiden, dann war es Deutschland nach dem Ersten und noch mehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Als Volk und Nation haben wir nie die Zeit, die Ruhe und den Abstand gehabt, die seelischen Auswirkungen der Niederlage im Ersten Weltkrieg zu überwinden. Deutschland war befasst mit der Niederlage, der Parteienwirtschaft der Weimarer Republik, der Inflation, der Weltwirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit. Das Kommen Hitlers als phänomenale Erscheinung der Geschichte und sein Erfolg kann nur von diesem Gesichtspunkt aus verstanden werden. Wir hatten nach unseren Katastrophen nie die Zeit der psychologischen Verarbeitung als Volksganzes. Diese Leiden der deutschen Psyche müssen geheilt werden. Jetzt und nicht später. Sie sind ein Krankheitserreger. Alle Reden und Schriften Hitlers, auch Mein Kampf und das Parteiprogramm, Seine Gespräche mit deutschen und ausländischen Industriellen und Journalisten vor seinem Machtantritt hatten im Grunde nur das eine Ziel: die Schande des Versailler Vertrags und die Folgen des verlorenen Krieges für das Volk und das Land zu überwinden. Hitler war viel mehr Seelenheiler als Politiker, wenn man ihn und seine Arbeit richtig begreift. In den letzten 45 Jahren habe ich hunderte von Studien und Artikel führender Köpfe über dieses Thema gelesen, insbesondere von nationalen Verfassern in Deutschland. Ich habe Dutzende von Reden von Hitler, Goebbels und Hess, Himmler, Ley, Daré und anderen auf Schallplatten und Bändern angehört, die in der Zeit zwischen den beiden Kriegen und im letzten Kriege aufgenommen wurden. Hitlers Kreis ging aus kleinen Gruppen hervor, so wie die NSDAP, bemüht, unsere schwer beschädigte nationale Psyche zu heilen und unser Volk auf seinen angemessenen Platz unter den Nationen der Welt zurückzuführen. Ohne Hass und ohne Wunsch nach Vergeltung. Wäre das nicht so gewesen, dann hätte es bei der Machtübernahme 1933 Säuberungen nach der Methode anderer Revolutionen gegeben. Nichts dergleichen geschah. Der nationale Aufstand und Wiederaufbau wies den einstigen Peinigern und Gegnern friedlich und unblutig einen angemessenen Platz zu. Dadurch gelang erst diese Seelenheilung. Die große Mehrheit des deutschen Volkes erkannte das und ehrte es durch seine begeisterte Mitarbeit. Was in Hitlers Deutschland geschah, war die einzigartige Leistung des neu gebildeten, naturnah und national denkenden Kreises um ihn, nicht durch die korrupte aristokratische Oberschicht, die im und besonders nach dem verlorenen Krieg kläglich versagt hatte. Der Kampf gegen den Marxismus, zu dem die Parteien der Mitte im Bündnis mit der marxistisch angekränkelten Sozialdemokratie nicht in der Lage waren, dazu die Gefahr durch Freimaurerei und internationale Geld- und Wirtschaftsinteressen, waren richtig analysiert. Dieser Kampf des nationalen Deutschlands war ein Versuch der deutschen Selbstheilung auf seinen geistigen Schwerpunkt gerichtet, weil alles durch die äußeren und inneren Feinde des deutschen Volkes mit Hilfe der Propaganda schwer beschädigt und verwirrt worden war. Viele der politischen Aktivisten oder Heiler behandelten nur einzelne Symptome und waren deshalb zum Scheitern verurteilt oder errangen nur Teilerfolge, trotz bester Absichten und sogar übermenschlicher Anstrengungen. Nur einer von ihnen verstand instinktiv, beinahe seherisch, die Wurzeln der deutschen Krankheit. Das war der am Anfang völlig unbekannte Gefreite Adolf Hitler. Hitler konnte sehen, dass Deutschland aus vielen seelischen Wunden blutete. Es gab Probleme überall, wo man hinschaute. Nur Hitler entwickelte sich dank seiner Gabe der Intuition, der sicheren Erfassung des Sachverhalts und nach Jahrzehnten des Selbststudiums zu einem hervorragenden politischen Diagnostiker. Das krönende Ergebnis dieser autodidaktischen Studien war das gänzlich neue und bis dahin beispiellose Konzept einer organisch funktionierenden nationalen sozialistischen deutschen Volksgemeinschaft, das gemeinsame deutsche Eigeninteresse. Hitler erkannte die Notwendigkeit einer Ganzheitstherapie, die nur gelingen konnte, wenn alle Teile des nationalen Organismus gleichzeitig mit der neuen Therapie behandelt wurden. Die Heilung musste von innen beginnen, von der Seele über den Geist nach außen zu allen Teilen des Körpers. In anderen Worten, absolut fundamental. Wenn ich mich recht erinnere, sagte Hitler in seiner Rede vor dem Deutschen Reichstag vor Erlass des Ermächtigungsgesetzes, worin er seine politischen Gegner direkt angriff und ihnen sagte, wo sie hingehörten, an die SPD gewendet sinngemäß: Sie haben unser Volk so total ruiniert, dass wir uns von ganz unten her neu finden, einen gänzlich neuen Anfang machen müssen. Und er donnerte dann in den Reichstag: Ich will auch gar nicht, dass Sie, die Sozialdemokraten, für das Ermächtigungsgesetz stimmen, denn Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie. Wir Nationalisten werden des deutschen Volkes Fürsprecher und Beschützer sein, nicht Sie, meine Herren. Ich zitiere aus dem Gedächtnis, da ich keine Unterlagen in meiner Zelle habe. In anderen Worten, Hitler und die Bewegung würden Deutschland heilen. Nicht mit Hilfe des alten Systems, sondern mit Hilfe der vielen Millionen freiwilliger sozialer Arbeiter der Partei. Die einfachen Parteigenossen würden die Heiler der deutschen Seele und des deutschen Volkskörpers sein. Und in der Tat erwiesen sie sich als solche. Unter dem Seelenheiler Hitler wurde Deutschland einer politischen, sozialen und geistigen Entschlackungskur unterzogen, in deren Verlauf großzügige Mengen Rizinusöl verabreicht wurden. Auch so manche Fehler unterliefen und Irrtümer traten auf. Missstände, die Hitler, Hess und Goebbels mit ihrer Macht und ihrem Einfluss in der Partei auf ein Minimum zu beschränken suchten, um die Bürokraten daran zu hindern, alles schon von Anfang an zu verwässern und zu zerstören. Dr. Goebbels sagte sehr zutreffend in einer Rede: Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist unvermeidlich. Ich habe eine Richtlinie von 1934 von Hess in die Hände bekommen, worin er falsche Entscheidungen durch unfähige Personen innerhalb von Partei und Regierung anspricht, Fehler zugibt, Kritiker zurechtweist und ohne Schonung Klagen von Meckerern und Miesmachern zurückweist, die versuchten, geringfügige Fehler und Fehlbesetzungen zu benutzen, um den ganzen Vorgang der Erneuerung zu untergraben. Es war eine einfache und bescheidene Richtlinie, wie man sie von Rudolf Hess erwarten konnte, der im Volk nicht umsonst als das Gewissen der Partei bekannt war. Die Tatsache, dass manche Leute Positionen erhalten hatten, für die sie nicht geschult oder geeignet waren, war der Partei und der Führung wohl bewusst. Und wer konnte sich darüber wundern? Ein Volk von über 60 Millionen fing damals an, sich zu erheben, sich aus eigener Initiative mit eigenen Mitteln selbst zu heilen und im gleichen Prozess selbst zu befreien. Der Heilungsprozess eines ganzen Volkes hatte politisch begonnen, von innen nach außen und von oben nach unten. Er wurde sehr schnell auf alle Bereiche des ganzen Volkskörpers ausgedehnt, mit dem Winterhilfswerk, dem Arbeitsdienst, den Organisationen Kraft durch Freude, Hitlerjugend und so weiter. Der Name dieser Wunderkur? Volksgemeinschaft.